Mark von Fra. Nachrichten. Berlin. SPD-Chef Gabriel hat Bundeskanzlerin Merkel eine gemeinsame Lösung angeboten, falls Bundespräsident Wulff zurücktritt, Fall gehandelt hat. Baden-Baden. Morgen startet SWR Info das neue Nachrichten- und Informationsprogramm des SWR im Hörfunk. SWR Info bietet aktuelle Informationen im Viertelstundentakt. Täglich von 6 bis 20 Uhr gibt es Nachrichten und Hintergrundinformationen zum aktuellen Geschehen in der Welt, in Deutschland und in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Außerdem überträgt SWR Info wichtige Ereignisse live. Zu empfangen ist SWR Info über das neue Digitalradio DAB+, im Internet und in Stuttgart auf UKW 91,5. Weitere Informationen unter www.swrinfo.de. SWR-Nachrichten, Redaktion Petra Mohr und Steffen Wurzel. Der Wetterbericht für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Ein Tief bringt feuchtkalte Luft. Die Vorhersage? Heute Nacht dichte Wolken, immer seltener fällt Regen oder Schnee. Der Wind wird schwächer. Die Temperaturen kühlen ab auf plus 4 bis minus 2 Grad. In höheren Lagen drohen glatte Straßen. Morgen bleibt es trüb und zeitweise regnet oder nieselt es. Im Schwarzwald über 1000 Meter Schnee. Bei teils böigem Westwind steigen die Temperaturen auf 1 Grad auf der Ostalb und 8 Grad in der Pfalz. Die weiteren Aussichten am Dienstag oft noch bewölkt, kaum noch Regen. Zur Wochenmitte nach Nebel häufig Sonne. Die Zeit 19.05 Uhr. SWR Contra, das Informationsradio. Am Sonntagabend am Mikrofon Linda Brehm, einen schönen guten Tag. Das Wetter spielt verrückt. Erst lässt er ewig auf sich warten, der Winter, und dann kommt er mit voller Wucht, zumindest in vielen Skigebieten.